Die Weltöffentlichkeit schätzt die unvergänglichen Verdienste des Genossen Kim Jong-il um die Wiedervereinigung des Vaterlandes hoch. Das Schweizerische Koreakomitee und die Schweizerische Soziologie-Studiengruppe veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung und die KP Neuen Jugoslawiens in Serbien eine Erklärung. Sie betonten darin, dank des eisernen Willens und der grenzenlosen Großzügigkeit und Anziehungskraft von Kim Jong-il sei im Juni 2000 zum ersten Mal in der Geschichte der Spaltung Koreas das Nord-Süd-Gipfeltreffen zustande gekommen und dabei die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni, die den Willen und das Streben der gesamten koreanischen Nation im Norden und im Süden nach der Wiedervereinigung widerspiegele, angenommen worden. Die britische Sonkenpolitik-Studiengesellschaft und die KP Deutschlands veröffentlichten auf ihren Internet-Homepages Beiträge darüber, dass die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni ein großes gemeinsames Programm der koreanischen Nation für Landesvereinigung sei, das auch auf der UNO-Vollversammlung begrüßt worden sei. Der Vorsitzende der peruanischen Nationalen Unabhängigkeitsbewegung für den Bund der freien Abstimmung äußerte erneut seine volle Unterstützung und Solidarität mit dem Kampf der Regierung und des Volkes der TVRK dafür, entsprechend dem Geist der gemeinsamen Erklärung, das Land selbstständig und friedlich wieder zu vereinigen. Dann verlangte er mit Nachdruck, dass alle Anti-Vereinigungskräfte diese Erklärung achten und konsequent durchsetzen sollen.